Du feines Deutschen nur herein. Du welche Mord, welche Pein. Verloren ist dein Leben. Der Tod wird mich nicht hängen. Meine Mutter dort ich. Sie steht begräbt sicherlich. Ich glaube, liege Fessler. Mein Haar soll dich verderben. Oh, lass mich lieber sterben, weil ich nun fort, lasst mich bei ihr allein. Wo bin ich wohl? Wo mag ich sein? Aha, da find ich Leute, gewagt, ich geh hinein. Schön Mädchen, jung und fein, viel weißer noch als Kreide. Das ist der Teufel sicherlich. Das ist der Teufel sicherlich. Hab Mitleid, verschone mich, verschone mich. Mei Männern, welche Liebe fühlen, fühlt auch ein gutes Herz nicht. Die süßen Triebe mit zu fühlen, ist dann der Weiber erste Pflicht. Wir wollen uns der Liebe freuen, wir nehmen doch der Liebe rein. Wir ihr opfert jede Kreatur. Sie würzet unsere Lebenstage, sie wirkt im Kreise der Natur. Nicht immer sein, als Mann. ob ich Paminen retten kann. Dies Kunst und Tod steht uns nicht an, sei standhaft, duldsam und verschlieben. Bedenke dies, Kunst sei ein Mann, dann übrig Lehre diese Knaben, sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der Sitz der Götter hier? Es zeigen die Porten, es zeigen die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen. Wo Tätigkeit thronet und Müßiggang weicht, erhält sein Herrschaft das Laster nicht leicht. Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Die Absicht ist edel und lauter und rein. Erzittre, feiger Bösewicht, Paminen retten, Paminen retten, ist mir Pflicht. Zurück, zurück, so wag ich hier mein Glück. Auch hier ruft man zurück, da seh ich noch eine Tür, vielleicht find ich den Eingang hier. Wo willst du, kühner Fremdling, hin? Was suchst du hier im Heiligtum der Lieb und Tugend Eigentum? Die Worte sind von hohem Sinn. Allein, wie willst du diese finden? Dich leitet Lieb und Tugend nicht, weil Tod und Rache nicht entzünden. Nur Rache für den Bösewicht. Den wirst du wohl bei uns nicht finden. Sarastro herrscht in diesen Gründen. Ja, ja, Sarastro herrschet hier. Doch in dem Weisheitstempel nicht. Er herrscht im Weisheitstempel hier. So ist denn alles Heuchelei. Willst du schon wieder gehen? Ja, ich will gehen, froh und frei, nie euren Tempel sehen. Erkläre dich näher mir, dich täusche dein Betrug. Sarastro wohnet hier, das ist mir schon genug. Wenn du dein Leben liebst, so rede, bleibe da. Sarastro hassest du? Ich hasse ihn ewig, ja. Nun gib mir deine Gründe an. Er ist ein Unmensch, ein Tyrann. Ist das, was du gesagt, erwiesen? Durch ein unglücklich Weib bewiesen, das Gramm und Jammer niederdrückt. Ein Weib hat also dich berückt, Zungenspiel. O legte noch Sarastro dir die Absicht seiner Handlung für. Die Absicht ist nur allzu klar. Wisst nicht der Räuber ohne Barmen, Familien aus den Mutterarmen. Ja, Jüngling, was du sagst, ist wahr. Wo ist sie, der uns graut? Man opferte vielleicht sie schon. Mir dies zu sagen, teurer Sohn, ist jetzt und mir noch nicht erlaubt. Erklär ich Rätsel, täusch mich nicht. Die Zunge bindet Eid und Pflicht. Wann also wird das Dunkel schwinden? Sobald ich für der Freundschaft an ins Heiligtum zum Ewigen band. Wirst du schwinden, wann wird das Licht mein Auge finden? Bald sagt die Ode nie, ihr Unsichtbaren saget mir, lebt dem Pamina noch. Pamina, danke euch dafür. Oh, wenn ich doch imstande wäre, Allmächtige, zu eurer Ehre, mit jedem Tone meinen Dank zu schildern. Wir hier, hier entsprang. Nicht ein Zauberton, weil holde Flöte, du dein Spielen, selbst wilde Tiere Freude fühlen. Wie stark ist nicht ein Zauberton. Weil holde Flöte durch dein Spielen. Holde Flöte, du dein Spielen, selbst wilde Tiere Freude, doch nur Pamina bleibt davon, nur Pamina bleibt davon. Pamina, Pamina. umsonst, umsonst. Wo, wo, wo, wo, wo find ich dich? Ha, das ist Papagenos Ton. Vielleicht sei bei mir schon, vielleicht teilt sie mit ihm zu mir, vielleicht, vielleicht führt mich der Ton zu ihr, führt mich der Ton zu ihr, führt mich der Ton, der Ton zu ihr. Schnelle Füße, rascher Mut, schützt vor Feindes nicht Unmut. Fällen wir Tamino doch, sonst erwischen, sonst erwischen sie uns noch. Fällen wir Tamino doch, sonst erwischen, sonst erwischen sie uns noch. Stille, stille, stille, stille, ich kann's besser. Freude ist wohl größer, Freund Tamino hört uns schon, hier kann der Frieden kommen. Welch ein Glück, wenn ich ihn finde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde. Welch ein Glück, wenn ich ihn finde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde. Hab ich noch erwischt, nur herbei mich tall und heisen. Mann, ich will auch Morris weisen, Morris weisen, Morris weisen. Den man muss auf uns brücken, nur herbei mit Band und Stricken. Der Sklaven kommt herbei. Ach, nun ist mit uns vorbei. Der Sklaven kommt herbei. Wer will wacht, wer will wacht, wer viel wagt, gewinnt oft viel. Komm, du schönes Glockenspiel, lass die Glöckchen klingen, klingen, dass die Ohren ihnen singen. Das klinget so herrlich, das klinget so schön. La la la la la la la la la la la la. Nie hab ich so etwas gehört und gesehen. La la la la la la la la la la. Nie hab ich so etwas gehört und gesehen. La la la la la la la la la la la la. Könnte jeder brave Mann solche Glöckchen finden, seine Feinde würden dann ohne Mühe schwinden. Und er lebte ohne sie in der besten Harmonie, in der besten Harmonie. Nur der Freundschaft Harmonie bilden die Beschwerden ohne diese Sympathie. Das bedeuten, ich zittere, ich bebe. O Freund, nun ist für uns getan, das kündet den Zerastro an. O wär ich eine Maus, wie wollt ich mich verstecken? Wär ich so klein wie Schnecken, so kröch ich in mein Haus, mein Kind. Was werden wir nun sprechen? Die Wahrheit, die Wahrheit, will sie aufbrechen. Es liegt uns Last, uns Last, es liegt uns. Die Leben, die Leben, bleiben mein Leben. Sonst weiß, wenn sie treu, sonst ist Bügel des Lebens. Dass man ihr Lorbeer streut. Wie geht den Ehrenmann sogleich? Und eine Gnade macht mich reich. Nur 77 Sohlen streich. Ach, Herr, den Lohn verhofft ich nicht. Nicht Dank, es ist ja meine Pflicht. Beiden Fremdlinge in unsern Prüfungstempel ein.